nicht das Stehen. Ich weiß nie, bei welcher Farbe soll ich gehen. Und der Zeitungsmann, er flucht, ich hab schon wieder versucht, Brot bei ihm zu kaufen. Tja, dann gelaufen. Doch dabei kann ich's nicht belassen. Bei Gehirnfragen muss ich passen. Bin ein einfaches Gemüt, krieg selten mit, wie mir geschieht. Doch ich hab zwei Freunde, für die ist dies Lied. Weil ich Schlagzeuger bin. Oh, weil ich Schlagzeuger bin. Brauch kein Latinum. Häng mit Musikern rum. Bin loyal, aber dumm. Mach mich für die Band krumm. Bin ein Mensch ohne Sinn. Nirgends gehör ich hin. Weil ich Schlagzeuger bin. Ich hab als Kind schon nichts getaucht. Statt an der Brust hab ich am Bauchnabel gesaugt. Das war kurz nach der Geburt, als meiner Mutter klar wurde, dass ich niemanden gefährde, wenn ich Drummer werde. Wer steht heute schon auf Gitarristen? Das Größte überhaupt ist doch, den Schlagzeuger zu pisten. Mein natürlicher Sex. Schau mich an und dann schätz, dieser Song ist von mir für mich. Weil ich Schlagzeuger bin. Oh, weil ich Schlagzeuger bin. Brauch kein Latinum. Häng mit Musikern rum. Bin loyal, aber dumm. Mach mich für die Band krumm. Bin ein Mensch ohne Sinn. Nirgends gehör ich hin, weil ich Schlagzeuger bin.